Prinzessin Zartfuß und die sieben Elefanten. Ein Stereo-Hörspiel von Albert Wendt. Dr. Ing Mäusel. Ja. Wenn ich mir die Füße wasche, denke ich manchmal, dass ich eine verwunschene Prinzessin bin. Warum? Weil ich so zarte und kleine Füße habe wie eine Prinzessin. Das Zaubermittel, das mich, die Prinzessin, in Fett und Speck eingehüllt hat, hat nicht gereicht. Nur bis zu den Waden. Darum gucken aus mir echte Prinzessinnenfüße raus. Die sind das einzig Wahre. Alles andere an mir ist nicht wahr. Ich bin Prinzessin Zartfuß. Du bist ein dummes, dickes Ding. Du bist nicht nur eine Prinzessin, du bist drei Prinzessinnen dem Gewicht nach. Hör nur, wie der Kleine schnauft. Da kann ich doch nichts dafür, dass dein Auto keine Kraft hat. Da würde sogar ein Traktor schnaufen. Müsste er dich übers Vulkangebirge schleppen. Es geht ja nicht mehr lange bergauf. Noch ein paar Kilometer und wir sind auf dem Kamm. Dann geht's bergab. Bergab bin ich sehr gut zu fahren. Hör doch nur, wie er sich quält. Er gibt sein Bestes, aber er wird es nicht schaffen. Ich halte. Ich lasse ihn ausruhen. Sonst schindet er sich noch einen Schaden ins Getriebe. Gewitter? Nein, das kommt mir von innen. Es wird halt nicht umsonst Vulkangebirge heißen. Ich würde sagen, der Kleine hat sich nun genug erholt. Wir sollten schnell weg von hier. Und ich würde sagen, der Kleine hat sich von dir noch nicht erholt. Na, vielleicht doch. Schnell, steig ein. Krämpfe hat er. Todeskrämpfe. Vielleicht sind es doch nur Launen, weil du ihn verzärtelst. Einer, der dich mit in sein Auto nimmt, der verzärtelt sein Auto nicht. Aber es hat nicht so geklungen, als ob er einen guten Willen hätte. Los, fass ihn fester an. Nimm die Hand von der Zündung, das erschreckt ihn gänzlich. Au. Selber schuld. Mann, wir sind ganz allein. Es sind keine Leute mehr da. Keine Autos. Keine Wanderer. Keine Vögel. Wir sind ganz allein. Unheimlich ist mir. Ich habe Angst. Gerede. Außerdem stimmt es nicht. Da fliegt ein Vogel. Er fliegt weg. Es war der letzte. Jetzt sind wir ganz und gar zurückgelassen. Jetzt wird etwas passieren. Wir sind nicht allein. Wir haben das Auto. Ach, das kleine Schwache. Wir haben das Radio. Na ja, schalt es ein. Achtung, Achtung, höchste Alarmstufe. Im Vulkangebirge sind Erdbewegungen zu erwarten. Wir fordern alle auf, das Gebirge sofort zu verlassen. Achtung, Achtung, Lebensgefahr. Na siehst du, mein Kleiner, es geht doch. Du schaffst es. Mein lieber Mann, mein lieber Dr. Ing Mäusel, da mir dein Auto die Papphund über Gewicht nicht verzeihen will, steige ich jetzt aus, damit du dich retten kannst. Fahr los und dreh dich nicht nach mir um. Meine liebe Frau, meine liebe Prinzessin Zartfuß, bleib sitzen und schließ die Tür. Und weiter? Was weiter? Wir warten ab. Und ich dachte, du sagst mir jetzt etwas Wunderbares wie: Ich lass dich nicht im Stich. Oder wenn uns die Erde verschlingt, dann wollen wir uns aneinander lehnen, denn es war manchmal sehr schön zwischen uns. Unsinn. Wir stehen geologisch gesehen nicht schlecht. Es kann nichts auf uns fallen und wir können nirgends runterfallen. Also kein Grund, sentimental zu werden. Hilfe! Gib deine Hand! Frau! Wach auf, Mann. Es ist schon hoher Morgen und alle Vögel sind wieder da. Krach machen, die ist da. Au, hilf mir mal. Mein Bein hat sich im Lenkrad verfangen. War das nicht eine unvergessliche Nacht? Ich werde so schnell nicht vergessen, dass deine Zentner uns fast das Leben gekostet hätten. Und ich werde nicht vergessen, dass du mich nicht abgeworfen hast, wie einen Ballast. Geh weg, nun ist gut. Nacht war Nacht und jetzt herrscht wieder Ordnung. Mal sehen, was der Kleine heute sagt. Ausgeruht müsste er ja sein. Hörst du? Er klingt wieder frisch. Mann, schaut aus, wir können nicht fahren. Sieh mal nach vorn. Und werd nicht wütend. Ich kann nichts dafür. Die Straße. Die ganze breite Straße. Hat es gehoben. An die 3 Meter. Wie mit einer Rasierklinge herausgeschnitten. Ein Plateau groß wie ein Tanzsaal. Wie eine große Felsentorte mit einem Stück Straße drauf. Vielleicht sind wir nur noch nicht wach. Dann fahr los. Wenn wir an den Felsen knallen und es wehtut, dann ist es kein Traum. Deine Dummheit tut so weh, dass ich weiß, ich bin wach. Steigen wir aus und sehen nach, ob wir seitlich vorbeikommen. Wissen Sie, was Sie anrichten? Soll ich Ihnen sagen, was meine Zeit wert ist? Wollen Sie es in Rubel, Mark oder Dollar hören, was eine Minute meiner Zeit kostet? Warum ist die Straße hier zu Ende? Warum geht sie da oben weiter? Das gibt doch keinen Sinn. An den Seiten kommt man auch nicht vorbei. Links der Abgrund, rechts der Berg. Darf ich mich vorstellen? Dr. Ing Meusel, meine Frau, nicht zu übersehen. Hugo von Fitz, Dirigent. Sind Sie der echte von Fitz? Keinen Schmus, sagen Sie Meister zu mir. Und halten Sie mich nicht länger auf. Mich erwartet das zweitbeste Orchester der Welt. Ach so, ja, der Fels. Ein Fels stellt sich mir in den Weg. Das ist mal was Neues. Diesmal kein Kollege und kein Bürokrat und kein Kritiker und kein schlechter Geschmack, sondern ein Fels. Erledigt, ich werde nicht kämpfen. Erstens ist der Fels zu dumm, um auf meine Ausstrahlung zu reagieren. Zweitens würde ich sowieso unterliegen. Und drittens, sehen Sie, da unten, da und da und da, die vielen Fahrzeuge, die übers Gebirge wollen. Zuerst eine Art Kranauto, dahinter mit Blaulicht ein Polizeiwagen und danach, kaum zu glauben, ein Elefantentransport und dann viele Personenwagen. Das gibt einen kräftigen Stau. Die Leute werden sich abrackern, um für sich den Weg freizumachen und damit, also drittens, meinen Weg gleich mitebnen. Leben Sie wohl, Dr. Inge Meusel. Küsst die Hand, gnädigste. Mein Gott, ich habe ja schon manche Wagner-Sängerin gesehen. Naja, ich setze mich in meinen Wagen und dirigiere das beste Orchester der Welt. Das Orchester in mir. Schade, dass es die Welt niemals hören wird. Sie würde sich dumm und dämlich zahlen. Mann, Meusel, da bin ich aber froh, dass du nur eine drittklassige Jazzband in dir hast. Still! Es grollt wieder im Berg! Nein, es ist nur das Kranauto. Nein! Das ist unfair! Da spiele ich nicht mehr mit! Das ist gegen die Regeln! Eine kleine Chance muss einem doch gelassen werden. Aber so macht das einfach keinen Spaß. Ich gebe zu, es ist nicht ganz fair. Aber irgendwann hätte ich dich auch ohne die Felsensperre gekriegt. Müssen es denn gleich Handschellen sein, Herr Kommissar, hier vor den Leuten? Die eine Handschelle mache ich um mein Handgelenk und nun denken die Leute, du hättest mich gefangen. Irgendwie ist das auch wahr. Seit 3 Wochen bin ich hinter dir her und eine so geheimnisvolle Spur habe ich noch nie verfolgt. Da verschwindet vom Balkon im 2. Stock eine Kiste Cognac. Ohne Einbruch und ohne Fassadenkletterei, wie von Geisterhand. Von der Wäscheleine wird eine Herrenunterziehhose Größe 54 gepflückt. Ohne Fußabdrücke im Sand und trotz blutgieriger Wachhunde, wie von Geisterhand. Lange habe ich gebraucht, bis mir klar wurde, dass diese Hand nur ein Kran sein kann, meisterlich geführt. Hier, meine Herrschaften, sehen Sie eine Sensation der Kriminalgeschichte vor sich. Den Kranräuber. Herr Kommissar, Sie machen mich ganz verlegen. Na klar verstehe ich mein Handwerk. Ich ziehe mit meinem Kran einer Dame die Haarspange heraus, ohne dass es zieht. Aber geschnappt bleibt geschnappt. Herr Kommissar, darf ich mich vorstellen? Dr. Inge Meusel, das ist meine Frau, naja, nicht zu ändern. Ich gratuliere zu Ihrem Erfolg. Trotzdem müssen wir etwas unternehmen. Der Stau wächst. Auto reiht sich an Auto. Ach, nie hat man Zeit, sich über ein gelöstes Problem zu freuen. Gleich steht das nächste an. Platz! Platz da für meine Elefanten! Die vertragen die Bergluft nicht. Was ist da los? Wer war das? Immer passiert sowas mir. Ruhe! Bitte hören Sie mir einen Moment zu. Ich bin Dr. Inge Meusel mit Frau, mit viel Frau. Wir alle befinden uns in folgender Situation. Darum sehe ich nur 2 Möglichkeiten. Erstens, eine langwierige. Wir schaufeln 2 Schrägen an den Fels, das würde etwa 3 Tage dauern, je Schräge. Die 2. Möglichkeit wäre eine Sprengung. Das ginge schneller, aber wäre riskant. Riskant deshalb, weil der Fels wahrscheinlich wie ein Stöpsel auf einem vulkanischen Druckkessel wirkt. Es könnte also zu einer Katastrophe kommen, in der Stau und Land in glühender Lava versinken. Was soll das, wenn und aber? Wir müssen weiterkommen. Sprengen wir uns den Weg frei. Leute, hört nicht auf die Zögerer und Bedenkler. Richtig. Vorwärts, lassen wir es drauf ankommen. Nicht weiterkommen ist ja auch eine Katastrophe. Vielleicht geht's sogar gut. Das hättest du nicht sagen sollen, Meusel. Du weißt doch, wie die Leute sind. Was möglich ist, muss erst mal gesagt werden. Lasst uns abstimmen. Ja, das ist gerecht. Demokratie! Sich zwischen 2 Dummheiten zu entscheiden, ist noch lange keine Demokratie. Warum wollen wir so schnell aufhören, nach einer besseren Lösung zu suchen? Sei doch still, mir ist das peinlich, wie du dich aufspielst. Ich spiel mich nicht auf, ich habe Angst. Lass doch die Dicke reden. Sie soll sagen, was für eine Idee sie hat. Ich habe keine Idee. Ich will nur, dass wir noch etwas danach suchen und nicht gleich alles in die Luft jagen. Geben wir der Dicken 3 Minuten für ihre Idee, was manche Leute einem für Zeit rauben mit ihren Ansprüchen. Mann, Mäusel, schnell hab eine Idee. Du bist doch Dr. Ing. Was ich weiß, habe ich gesagt. Eine Idee sollst du haben. Das ist etwas mehr, als was man weiß. Ich bin solide. Ich weiß nur, was ich weiß. Was ich nicht weiß, weiß ich nicht. Außerdem weiß ich nicht, was du meinst. Ich meine eine Idee. Sag ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel diese Elefanten dort mit dem Kran auf den Fels heben und sie dann tanzen lassen, dann würden ihre dicken Stampferbeine wie Dampframmen wirken. Es sind 7 Elefanten, also 28 Dampframmen. Die müssen den Fels doch zurück in seine alte Lage stampfen können. Ich bitte um Entschuldigung, meine Frau scherzt. Eine Träumerin, nicht ernst zu nehmen. Hat zu viele Märchen gelesen. Vielleicht sollte man es durchrechnen. Elefantenmann! Ja? Kranhäuber! Hier, wo denn sonst? Schafft ihr es, die Elefanten dort auf den Fels zu heben? Ja, aber... Oh. Dann geht ans Werk. Sträflicher Leichtsinn, solche Fantasien ernst zu nehmen. Man müsste einschreiten. Es wird wohl nicht gehen. Aber es ist schön gedacht. Geschafft. Alle 7 Elefanten stehen auf dem Felsplateau. Und jetzt, Herr Elefantenmann, geben Sie den Befehl zum Tanz. Geh und steh kann ich befehlen. Sitz und Männchen machen kann ich befehlen. Aber tanzen werden Sie nur nach Ihrer Musik. Und Ihre Musik kann nur die Zirkuskapelle machen. Und die ist nicht da. Hab ich's nicht gesagt. Das war doch zu erwarten. Naja, wenn Musik fehlt. Dann muss Musik gemacht werden. Wer Musik machen kann, der soll sich melden. Hier! Machst du die Hand runter? Du kannst doch nichts. Hier, in dem großen Auto, da sitzt der echte Herr von Fitz. Der ist Dirigent und kann die größte Musik machen. Bist du wahnsinnig, Weib, den Meister mit sowas zu behelligen? Aber der Meister will ja schließlich auch weiter. Sie brauchen mir nichts zu erklären, ich habe alles verstanden. Ich bin ja nicht taub. Aber Sie scheinen taub zu sein, wie Sie das Wort Musik aussprechen. Es ist mir, als würde eine knirschende Eierverpackung in mein Ohr gequetscht. Musik. Und Sie wollen ernstlich verlangen, dass ich mit Zirkuslärm diese Fleischberge bewege? Mit rumta rumta tetere Zement? Soll ich mir die Sinne vermauern? Obwohl, es ist auch interessant. Musik gegen Fels. Natürlich, das kann nur Betonmusik. Schwer, kantig, schmerzhaft. Beton. Wo sind die Musikanten? Wo sind die Instrumente? Wo sind die Noten? Leider, Herr Dirigent, können wir Ihre Wünsche nicht ganz vollständig erfüllen. Aber der Elefantenmann kann Ihnen die Melodie vorbrummen, nach der sich seine Tiere bewegen. Mehr ist nicht, dann sind nur die Autos da und wir Leute. Und brüllen Sie mich nicht wieder an. Wissen Sie, was mich ankommt? Wissen Sie, was mich mehr und mehr ausfüllt. Mäusel, gleich haut er mich. Wissen Sie, was mich jetzt fast zerreißt? Eine unsägliche Lust. Endlich eine Aufgabe für mein Format. Was sehe ich denn da? Eine prächtige Kesselpauke sehe ich da. Aber nein, Herr Dirigent, das ist keine Kesselpauke. Das ist mein kleines Auto, frisch lackiert. Leute, wir wollen jetzt mal alle zusammen ein paar Minuten lang nicht kleinlich sein. Einverstanden? Also Sie da. Meinen Sie mich? Ja. Sie sehen aus, als könnten Sie gut auf die Pauke hauen. Nehmen Sie diesen Stock hier und schlagen Sie auf die Kesselpauke, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe. Hilfe, mein Schirm! Lassen Sie sofort meinen Schirm los! Sie kreischen wunderbar, meine Dame. Sie sind mein zweites Instrument. Etwas verstimmt zwar, aber wenn einer beim Kreischen an Ihrer Nase den Ton moduliert, dann wird es gehen. Das übernehmen Sie, mein Herr. Aber ich kann doch der Dame nicht an die Nase fassen. Ich kenne sie doch gar nicht. Das ist unter aller Würde. Würde kann ich jetzt nicht gebrauchen. Würde macht nicht so kräftige Geräusche. Und wenn die gnädige Frau nicht kreischen will? Dann nehmen Sie ihr etwas weg. Tasche, Bluse, Rock und so weiter. Wenn Sie mich berühren, schreie ich. Sehr gut. Achten Sie auf mein Zeichen. Mein Mann, der Dr. Ing Meusel, hat als Student Jazz trompetet. Weib, du sollst nicht immer mit mir rumprahlen. Außerdem ist keine Trompete da. Alle mal herhören. Wer hat ein Blechgefäß mit kleinem Eingang und großem Ausgang? Ich habe einen schönen Dieseltrichter. Nur etwas zerbeult. Bitte, Herr Kranräuber, geben Sie den Trichter dem Mäusedoktor zum Trompeten. Es wird zwar nicht besonders schmecken, aber wir sind ja in keinem Schlemmerrestaurant. So, und jetzt brauche ich einen Kasten Bier, einen vollen selbstverständlich, um ein Flaschenxylophon zu bauen. Geht auch ein Kasten Cognac? Das schon. Nur wird es Probleme beim Stimmen des Instrumentes geben. Kranräuber, wo ist der Cognac vom Balkon? Erspar uns die Sucherei. Ich rücke ihn raus, wenn ich die Flaschen der tiefen Töne C, D, E, F trinken darf. Denn mit den Klängen, die in den Flaschen stecken, kenne ich mich aus. Einverstanden. Für den Rest werde ich mich opfern, weil ich schließlich im Dienst bin. Auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Zum Wohl, Meisterdieb. Vier kräftige Instrumente. Ja, das müsste reichen. Jetzt brauche ich nur noch die Melodie. Bitte, Herr Elefantenmann, singen Sie vor. Vor so vielen Leuten, da kann ich nicht. Dann singen Sie mir leise ins Ohr. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soll ich noch einmal zum Einprägen? Jeder scheint hier zu glauben, ich sei schwerhörig. Ist das Xylophon fertig? Prost, Otto. Prost, Emil. Schon als Kind habe ich mir einen wirklichen Freund gewünscht. Und ich wollte immer einen Bruder haben. Sie waren fleißig, meine Herren. Wenn nur alle so mitarbeiten würden. Stellen Sie die Flaschen auf mein Autodach. Oh, oh, oh, oh. Mit G und H müssen Sie noch mal anstoßen. Prost, mein Freund. Mit dir möchte ich Instrumentenbauer werden. Prost, mein Bruder. Wir sollten das Ganze noch eine Oktave tiefer stimmen. Danke, Herr Zurückreden. Sind Sie bereit zur ersten Probe? Kesselpauke. Damenkreischen. Wieseltrompete. Xylophon. Ach so, ich selbst. Und jetzt alle zusammen. Achten Sie auf mein Zeichen. Und nochmal. besser. Nochmal. Gut. Gut. Oh ja. Weiter. Wir sind ja so gut. Obwohl wir alle so gut sind, geht es nicht. Aber meine Elefanten blicken schon sehr interessiert. Und einer hat sogar mal ein Bein gehoben. Ochsen sind deine Elefanten. Es stimmt doch die Melodie. Wir haben doch gute Instrumente. Wir spielen doch mit letzter Kraft. Warum kommen wir trotzdem nicht weiter? Warum bewegen sich die Dampframmen nicht? Warum will keiner tanzen? Weil es einfach nicht geht. Es muss doch reichen, dass wir jetzt wissen, dass es nicht geht, um die Sache aufzugeben. Vielleicht fehlt nur was ganz Kleines. Ja! Da war immer noch ein ganz kleiner Ton, so ein kleines Kling-Kling, das die Elefanten sehr liebten. Beschreiben Sie den Ton genauer. Da, jetzt habe ich ihn gehört. Jetzt war er irgendwo zwischen uns. Wer soeben einen kleinen Ton gemacht hat, der möge ihn sofort wiederholen. Wenn einem ein kleiner Ton passiert ist, dann untersteht er sich, ihn zu wiederholen. Da, jetzt wieder. Und nochmal. Wenn sich keiner bewegt, ist nichts. Jeder macht jetzt einen kleinen Hüpfer, aber einzeln. Ich fange an. War nichts. Jetzt Sie. Und Sie. Herr Dr. Ink. Gnädige Frau. Joi. Nein. Nichts. Kranräuber, Sie sind dran. Kann nicht. Ich fühle mich so fest mit meinem Freund, dem Kommissar, verbunden, dass wir nur gemeinsam hüpfen können. Jan, mein Freund, zugleich! Ja! Ja, die Handschellen sind es. Die machen das liebliche Klingklang. Sehen Sie doch, wie fröhlich die Elefanten die Ohren schaukeln. Dann noch einmal alles von vorn. An die Instrumente, meine Herrschaften. Und Sie mit dem zauberhaften Klingklang hüpfen in schöner Harmonie auf mein Zeichen. Und los! Ja. Die Elefanten. Sie wiegen sich stärker. Pauken Sie, mein Herr. Kreischen Sie, meine Dame. Dieseltrompete aus voller Lunge. Mehr Anmut beim Hüpfen, die Herren. Die Elefanten heben die Beine. Sie tanzen. Sie stampfen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wirklich gut. Die Dampfrahmen stampfen und wir haben sie in Bewegung gebracht. Die Dampframmen haben sich gut bewegt. Aber der Fels rührt sich nicht von der Stelle. Nicht einen Millimeter. Hab mich umsonst heiser gekreischt. Vielleicht fehlen nur ein paar Zentner. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Die fehlenden Zentner sehe ich da. Aber nein, Herr Dirigent, das ist meine Frau, die Sie da sehen. Wir hatten ausgemacht, nicht kleinlich zu sein. Also, Herr Kahnräuber, heben Sie die dicke Gnädige zu den Elefanten. Tanzen wird sie zwar nicht können, aber wenn sie etwas in der Hüfte, dort, wo sonst die Hüfte ist, federt, dann macht das schon was. Ich weiß, Mäusel, du schämst dich meiner. Doch schließlich hatte ich die Idee und darf mich deshalb jetzt nicht sperren. Aber wenn du so hochgehoben wirst wie auf eine Bühne, das ist mir zum Sterben peinlich. Dann mach die Augen zu. Herr Kranräuber, ich bin bereit. Oh, endlich mal ein wirklich starker Arm. Vorsicht, Kranräuber! Setzen Sie sich sanft in die Mitte, dass mir kein Elefant gequetscht wird. An die Instrumente zum dritten Versuch. Musik für 7 Elefanten und eine dicke Frau. Und los! Die Elefanten stampfen gleich los, aber Ihre Frau, Herr Dr. Ing, ist wohl nicht so leicht in Bewegung zu bringen. Ihr fehlt sicher auch ein ganz besonderer Ton. Vielleicht Besteck klappern. Jetzt hebt sie die Arme. Ja, die ersten Schrittchen sind nicht mal plump. Und was für zarte kleine Füße. Das sehe ich erst jetzt. Sie kann ja richtig tanzen. Von wegen richtig tanzen. Ich verstehe etwas davon. Sie tanzt fantastisch. Und sie hat echte Prinzessinnenfüße. Vergessen Sie nicht das Hüpfen, meine Herren. Wenn sie doch so schön ist. Das kann nicht nur der Alkohol sein. Keiner achtet mehr auf meine Elefanten. Öffnen Sie die Augen, Dr. Ingmäusel, und sehen Sie, was für eine Prinzessin Sie als Frau haben. Sie Glückspilz. Ach, hätte ich so eine Frau, ich würde Tag und Nacht musizieren für Ihren Tanz. Es ist, als ob ihr sogar die Elefanten huldigten. Man könnte in die Knie gehen und ein blödes Gesicht machen vor Staunen. Der Fels! Seht den Fels! Er bewegt sich! Ich hab's gewusst! Ich hab's ja gleich gesagt! Wenn wir nur immer so alle wollen wollten. Nicht nachlassen, Musikanten! Es ist ein Fest, mit euch zu musizieren! Nicht nachlassen, Prinzessin! Sie haben einen Kenner im Publikum! Welch ein Konzert! Mein größtes, und kein Fernsehen ist da und kein Funk und keine Schallplatte wird mitgeschnitten und die Auslandspresse ist weit von der Gage ganz zu schweigen. Was soll's? Berge versetzen macht auch ohne Geld und Ruhm unsägliches Vergnügen. Spucken Sie die Dieselspucke aus, Trompeter. Und wenn Sie nicht mehr hüpfen können, meine Herren, dann springen Sie! Der Fels bewegt sich schneller. Wir müssen ihn Schwung nützen. Der Fels bewegt sich schneller. Wir müssen aufpassen. Jetzt, wo es klappt. Immer noch eins drauf. Jetzt, wo es klappt. Nüchtern bleiben. Volle Kraft. Besinnung. Na ja. So. Eine Grube. Sie haben eine Grube getanzt. Sie haben nicht eingehalten, als der Fels seine rechte Lage hatte. Jetzt ist er an die 3 Meter zu tief. Sie haben sich nicht beherrschen können, deine verochsten Elefanten! Und ihre dicke Frau, Herr Dr. Ing, hat auch die Kontrolle über sich verloren. Sie ist herumgesprungen wie vom wilden Affen gebissen. Wo ist es nur hin? Mein Kopf. Ich habe Kopfschmerzen. Wie kann man nur anständige Räuber zu Exzessen verführen? Sie reden nur, wenn sie gefragt werden. Herr Kommissar, darf ich mal... Ruhe da unten! Wir wollen die Schuld nicht lange hin und her schieben. Wir fragen einfach, wer hatte die Verantwortung? Wer hat das Ganze dirigiert? Das war ja zu erwarten. Schuld sind wieder mal die Dirigenten. Sogar wenn es irgendwo beim Straßenbau nicht klappt. Musik. Das ist doch nur ein feines Vibrieren in der Luft. Das kann nicht mal eine Kaffeetasse 3 Zentimeter verrücken. Das tut keinem was. So gewaltigen Schaden können nur die Dampframmen machen. Und dann möchte ich Sie daran erinnern, dass unser Eins mit seinen bedeutenden internationalen Verpflichtungen äußerst feinfühlig behandelt werden sollte. Mehr habe ich nicht zu sagen. Naja, man muss bescheiden bleiben. Es waren ein paar Momente in unserem Spiel. Da war ich wirklich groß. Dafür möchte ich mich bedanken. Und jetzt, ohne Krach, geht jeder seiner Wege. Alles wieder gut? Na? Sehen Sie? Also, aus feinfühligen Überlegungen heraus müssen wir den Herrn Dirigenten entschuldigen. Kurz und gut, den meisten Krach hat die Pauke geschlagen. Sie hat uns mit Hysterie angetrieben. Aber doch nicht mit mir. Habe ich etwa den Fels in die Tiefe gestampft? Schuld sind die Elefanten und damit basta! Schuld hat die Dicke. Sie hatte die Idee und sie hat heftiger als alle Elefanten gestampft. Schuld habe ich. Ich habe nicht laut genug gewarnt. Ruhe! Was haben wir davon, wenn wir die Schuldigen haben? Damit haben wir noch lange keine Brücke über die Grube. Wenn wir die richtigen Schuldigen haben, haben wir auch eine Brücke. Die Elefanten, die ich für schuldig halte, können eine bilden. Dicht an dicht gestellt lassen sie sich von unseren Autos überrollen. Und wir gelangen sicher auf die andere Seite. Ja, das ist gut. Damit können sie den Schaden wettmachen. Und auf den kleinen Elefanten dort muss ich die Dicke legen, damit es kein Schlagloch gibt. Eigentlich traurig, dass wir damit tatsächlich weiterkommen werden. Meine armen, zarthäutigen Tierchen. Ich werde sie aufstellen, aber hinterher beschwere ich mich bei den Tierschützern. Ein Glück, dass mein Kleiner nicht so viel abbekommt. Die Elefanten stehen gut, es wird holprig sein, aber die dicke Frau gleicht die schlimmste Unebenheit aus. Sie müssen als Erster fahren, Herr Dr. Inkmäusel. Was zögern Sie? Seien Sie ein Mann! Auch wenn's weh tut. Man darf nicht so empfindlich sein. Vielleicht geht's wirklich nicht anders. Ich fahr jetzt los, Weib, weil ich nicht ertragen kann, dass die anderen wegen mir warten müssen. Fahr zu, Mäusel! Ich werde es überleben. Jetzt verstehe ich endlich den Zauber, der aus mir eine dicke Frau gemacht hat. Er ist ein guter Zauber. Die Speckschwarten sind der Panzer, der die Prinzessin in mir vor Verletzungen schützt, wenn ich überrollt werde. Ich muss mich also nicht schlecht fühlen dabei. Doch, mein lieber Mäusel, das musst du. Und das ist schlimmer als meine Dellen im Speck. Wir brachten Prinzessin Zartfuß und die sieben Elefanten. Ein Stereo-Hörspiel von Albert Wendt. Dramaturgie Elisabeth Panknin. Musik Rainer Bredemeier. Die Personen und ihre Darsteller waren Prinzessin Zartfuß Juliane Koren, Dr. Ing Meusel Wolfgang Hossfeld, Hugo von Fitz Dirigent Volkmar Kleinert, Kranräuber Henry Hübchen, Kommissar Hans-Joachim Hanisch. Elefantenmann Reinhard Michalke, der energische Peter Bause, die keifende Waltraud Kramm, der schüchterne Edgar Harter. Schnitt Matthias Plunze, Ton Helga Schlund, Regieassistenz Renate Bayer, Regie Christa Kowalski.